mein junger Padawan, einen Podcast wir machen müssen. Mikrofon bereit sein? Nein, aber ich kann es versuchen. Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Universität. Hallihallo, herzlich willkommen bei die Brofitten. Wir sind back again. Herzlich willkommen. Folge 11.5. Würde ich mal sagen. Ja, 11,5. Die 12. kommt noch. Wir schließen nämlich an der letzten Folge. Es wird eine kleine Fortsetzung. Ja. Und zwar geht es um... schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, finde ich auch gut. Das kann ich doch. Wir können das weg. Ja, wir können das doch. Ja. Also online sein. Ne? Mhm. Super. Ja. Nee, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir machen eine kleine Fortsetzung zu unserem Serien-Special der letzten Woche. Ja. Ja. Kinderserien war letzte Woche das Thema, ne? Ja, vorletzte Woche. Vorletzte Woche, ja. Aber sollen wir vielleicht nochmal ganz kurz erwähnen, das war ja die Wette bezüglich des Spiels Deutschland gegen Paris mit Gomez. Da fing ja der Terror in Europa fing damit ja an. Ja, wir haben uns einen tollen Zeitpunkt für eine Wette ausgesucht, ne? Weniger schön. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, dass ich die Wette gewonnen habe. Aber wir haben nachträglich ja sowieso gesehen, wir waren nicht ganz korrekt. Ne? Wir haben ja überhaupt gar keinen Wetteinsatz vereinbart, offiziell. Ja, offiziell nicht. Deswegen müssen wir die Wette aufs nächste Deutschlandspiel vertagen. Ja, das heißt, die Wette ist dann mehr oder weniger ungültig. Ja. Gibro hast du in Champions League geguckt? War mega. Geguckt? Nicht, ne. Aber ja, halt, boah, die Ergebnisse war voll. Wolfsburg hat ja mal Sevilla voll weggeballert. Nee, München-Gladbach war das. Ja, ja, 4-2. Ja. Gladbach hat auch mal gewonnen, ne? Die können es also auch. Ja, die können es. Die haben da eine PowerPoint, die können das. Ja. Die haben es nicht einfach nur versucht, sondern die haben es getan. Ja, das sind schon geile Typen. Ja, ja. Mega geile Typen. Ja, der hätte nochmal drauf wetten sollen, ne? Hätte Fahrradkette. Ja. Aber auch wollte haben natürlich am Ende der Sendung wieder eine. Ja. Also wir gedenken an dieser Stelle allen Opfern in Paris und allen anderen Opfern, die durch die IS sterben mussten. Und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Falls es die... darf man das? Falls es die IS waren, man weiß es ja nicht. Das war die IS. Das waren die Hurensöhne. Man weiß es nicht. Aber das muss wieder rauspiepen. Wir sind ja von unseren Medien auch so ein bisschen abhängig. Das heißt, wir müssen auch so ein bisschen uns in Medienkritik üben. Ja, ja. So, manchmal. Also, trotzdem natürlich blöde Situation, konnten wir nicht so an. Deswegen machen wir heute wahrscheinlich eine neue Wette. Sehr wahrscheinlich, also hundertprozentige Wahrscheinlichkeit. Ja, das ist die Fortsetzung der Folge, der letzten Folge. Ja, übrigens, wir haben ja auch die Teil der Wette, der letzten Wetten haben wir jetzt auch einlösen können diese Woche. Aber wir sind auch schon krank, ne? So gesehen ist das ja dann obwohl, das ist die 11. gemeinsame Folge jetzt, weil die eine, mein Urlaubsspezial, habe ich ja alleine gemacht. In der Tat. War das eigentlich wie die als komplette Folge gezählt in unserer Welt? Nee, würde ich sagen, das wird nicht wurde als Folge. Gezählt? Nein, die wurde gezählt. Aber dann zählen wir sie jetzt nicht mehr und haben offiziell jetzt die 11. Folge. Nein, dann hätten wir letztes Mal ja gar nicht unsere aufholen. Stimmt. 11. und 60. Folge. Nein, wenn wir letztes Mal gar nicht unsere geniale Folge gehabt. Dann wäre es ja letztes Mal die 10. Folge am 11.11.2015 gewesen und nicht die 11. Folge. Nee, die 11. war am 11.11. Das heißt, es bleibt alles so, wie es ist. Wir haben jetzt so ein bisschen Blabla gemacht, um den luftleeren Raum zu füllen. Aber was ist eigentlich mit unseren coolen Spielen? Flachwitz-Battle, ja. Oma Opel, Alter. Die kommen natürlich wieder. Ne? Die müssen wir mal aus der Versenkung holen. Ja, ich glaube, das wäre was für dieses Weihnachts-Special zum Ende des Jahres, wo wir so Outtakes nehmen oder die so Cuts machen und nochmal reflektieren. Aber dafür einen Scheiß geladen. Haben wir denn auch Inhalt schon für unsere Spezialfolge am 12.12.2015? Das kann ich dir nicht sagen. Ja. Das weiß ich nicht. Vielleicht ist ja da halt der Inhalt jetzt quasi schon fast da. Ne? Das dürfen wir, aber das bleibt... nein. Bleibt unter uns hier im Podcast. Ne? Also, da... ja. Also ist doch schon ganz gut. Direkt, ja. Aber wir haben ja Zuhörer. Ich erfahre ja immer wieder... Zuhörerinnen. Auch, ja. Also Zuhörende. Zuhörende, ja. Das ist ein gendertechnisch ganz, ganz korrekt. Ja, damit wir auch den Leuten, den Männlein und Weiblein hier gerecht werden. Ja. Also wir haben auch Zuhörende, die uns anschreiben auf Twitter, privat oder auch öffentlich, auf Facebook. Die sagen alle so, Mensch, ihr seid geil drauf. Und ich würde, glaube ich, an der Stelle auch nochmal sagen, also geil drauf nicht, aber die finden das ganz witzig und abwechslungsreich, was wir hier für einen Müll fabrizieren. Ja, unterhaltsamer Müll. Ne? Und es war auch witzig, dass wir gesungen haben letzte Folge, hier Bionic Six. Und was haben wir, Captain Planet? Michel Vaillant. Also wir, das volle Programm können wir heute auch wieder für euch anstimmen. Da sind wir gleich beim Thema, ne? Machen wir gleich, wenn wir beim Thema sind. Aber ich würde sagen, für die nächste Folge holen wir uns auch nochmal Lesermails. Ja. Leute, schreibt uns an diepropheten, zusammengeschrieben, @gmx.de oder auf Facebook oder auf Twitter, diepropheten jeweils, und schreibt uns einfach mal. Wir freuen uns riesig darüber, für jeden, der uns schreibt, und liebe Zuhörende, die uns ganz oft kommentiert und regelmäßig reinschaltet, wenn du diesen Podcast jetzt gehört hast, dann schick uns doch nochmal einen Tweet mit #diepropheten, damit wir sehen, dass du auch immer hörst. Ne? Ja, ich glaube, das müssen wir dann auch mal in unserem Blogartikel schreiben. Weil in dem Blogartikel. Wir bloggen gar nicht. Wir podcasten doch nur. Wir bloggen gar nicht. Die Leute, die lesen uns nicht. Bist du sicher? Das weiß ich nicht. Aber... Ja, wir wissen ja, dass heutzutage immer weniger gelesen wird, ne? Was aber, uns fatal ist. Aber schreibt uns doch einfach mal. Richtig. Ja? Ne? Ich finde uns ja überall. Der Onkel Tibro, der freut sich dann natürlich auch, wenn ihr da mal eine nette Nachricht hinterlasst. Die Damen unter der Zuhörerschaft, die können ihm auch gerne mal per Post irgendwie einen Schlüpfer zuschicken oder so. Dieser Hinweis hat schon jetzt 30 Sekunden in der Luft gelegen. Ja, ne? Also das war schon... Also wenn ihr wollt, Ladies, schickt ihm mal getragene Unterwäsche zu, wer braucht er. Ich kann das dann direkt an G-Bro weiterleiten, der das jetzt getan hat. Und dann lasse ich das meine Mutter waschen. Also, ist ja auch kein Problem. Halt, ne? Darf er das? Die gewaschenen Sachen könnt ihr auch dann wieder abholen. Halt, ne? Wir sind ja voll inspiriert. Würdest du sagen, von Kristall heißt der Gute. Ja, denn darf er das? Wir wissen es nicht so genau. Ja. Ne? Das ist ja schon so eine Schwabbelbacke. Ne? Aber wir dürfen ja schon relativ viel haben. Ne? Aber ich finde auch Entertainer, ne? Um jetzt nochmal kurz einen Ausflug zu machen, gleich reden wir über Kinderserien. Ich finde, diese Entertainer, die haben immer so Extreme. Die definieren sich über eine Sache, die sind. Also das sind keine vielfältigen Charaktere. Mario Barth macht immer hier Freundin, kennst du? Kristall labert nur noch darüber, dass der fett ist. Also immer, wenn er auf die Bühne kommt, redet er darüber, dass er ein fettes Opfer ist. Ja, die haben alle, diese Comedians haben alle so festgefahrene Rollen. Warum seid ihr denn nicht vielseitig, Freunde der Sonne? Weil, das muss man halt auch so sagen, viele Menschen es einseitig mögen, um halt ihre Welt einfach zu halten. Ne? Ja, aber wenn die vielseitig sind, können sich doch viel mehr Leute mit denen identifizieren. Nein, dann können sich viel weniger Leute identifizieren. Aber dann, wenn du selber vielseitig bist, kannst du voll perfekt Witze über Minderheiten machen. Aber du kannst nicht so gut polarisieren halt. Ne? Und ja, aber ich will ja Witze über Minderheiten machen. Ja, das kannst du mit einem Profil, zum Beispiel der Kristall, der kann das natürlich ganz gut machen, weil er ist ja... Kristall wird da ausgesprochen. Kristall, ganz wichtig. Kristall, nennt sich selber. Kristall, ne? Tal. Das ist eine Wette, ohne jetzt zu gucken, wie spricht er das aus? Um eine Tüte Bonbon. Ich will ja gar nicht drum. Bro-Wette. Nein, es geht ja nicht um das Wetten, weil ich mache das ja nur aus ärgertechnischen Gründen. Du weißt das doch. Aus ärgertechnischen Gründen. Nee, das ist eine Wette, die ich gewonnen habe. Nein, Er hat auch schon hier Faust gegeben. Nein, so, ich hab auch gewonnen. Nicht. Nein. Aber ihr seht daran, wie sehr G-Bro doch gewinnen möchte halt. Ne? Also es ist, diese Niederlagenserie hat sich in ihn reingefressen so ein bisschen halt. Ne? Und die versucht sich natürlich so jetzt ein bisschen zu... rauszuarbeiten halt. Ne? So, was wir zu Kristall nochmal sagen wollten, ist ja der Punkt halt, er macht ja auch dieses, er ist fett und so weiter, deswegen, weil er sich dadurch dann eben auch besser über Minderheiten fühlt, lustig machen kann. Ja, weil er sich dann besser fühlt, dass er fett ist. Nein, auf ihm geht es da glaube ich nicht. Also du bist schon ein Klugscheißer. Das ist ne? Programm. Du bist schon ein Klugscheißer. Kristall oder? Du. Ja, das kann sein. So, jetzt Kinderserien, Freunde der Sonne. Also, hier, die geilste Serie, wo sind wir stehen geblieben? Captain Baloo und seine Crew? Oder du hattest heute einen geilen Vorschlag hier. Präsentier den nochmal. Heldenreise und Kinderserien. Komm. Ja, es ist ja so ein Thema, was man relativ gut miteinander verbinden kann. Ne? Die Folge nennen wir heute mal Heldenreise und Kinder der 90er. Boah, das ist richtig kreativ halt, ne? Das machen wir. Boah. Ja, machen wir eine Folie. Ich würde sagen, das machen wir. Das ist ein schlechter Insider, den kennt keiner. Wir klären den irgendwann mal auf, wenn ich... In x Jahren, würde ich sagen. Ne? Warum, sagen wir jetzt mal an der Stelle nicht. Da läuft ein Typ gerade über den Flur. Wohl auf dem Flur. Auf welchem Flur? Auf welchem Flur? Also, ich verstehe nicht genau. Übrigens wurde mir auch gesagt, wir sind gar nicht mehr so anonym. Sind wir nicht? Nee. Dabei haben wir uns doch so viel Mühe gegeben. Ja, wir waren voll bemüht. Ja. Also wir haben ja laut Telemediengesetz haben wir äußerst korrekt gearbeitet bislang. Ja, also das Gegenteil von anonym ist ja dann quasi schon berühmt. Ne? Ja. Also sind wir berühmt? Nein. Wie? Da gibt es noch was dazwischen? Also es gibt Leute, die hören uns, die nicht mal auf die Idee kommen würden, uns zu hören. Ja. Man hört uns jetzt in Straßenbahn, Radio, Fernsehen. Überall. Die, ne? Welt spricht über die Propheten. Ja, das, ne? Kann man schon, also, sagen. Ne? Und das ist nicht nur in unserer Welt so, in unserer persönlichen, ja, imaginären Welt. Ne? Ganz, ganz klar. Ja, also Heldenreise ist natürlich ein ganz schönes Thema, weil auch so eine Heldenreise muss ja halt irgendwo beginnen. Ne? Ja. Und wir vermuten ganz stark, dass die bei uns in unserer Kindheit begonnen hat. Ne? Definitiv. Und warum hat die bei uns in der Kindheit begonnen? Wären wir jetzt in den Wald gegangen, hätten da ein paar Spielchen gemacht oder hätten wir irgendwie Memory-Karten gespielt? Also ich würde jetzt mal tippen. Würde das nicht geklappt haben? Was haben die gemacht? Wir haben Fernsehen geguckt. Ja, das ist es, ne? Nur deswegen sind wir die, die wir sind. Ja, und so erfolgreich auch als Profi. Erfolgreich, ja. Und gut aussehen. Ja, auch, ne? Also das Ganze beeinflusst halt, ne? Über das Kinderserien gucken halt, ne? Ach Gott. Aber auch mal, wenn man den Spaß so ein bisschen an der Seite schiebt, Kinderserien, die vermitteln natürlich auch irgendwo Werte, ne? Und welche? Halt unterschiedliche. Zum Beispiel bei der Gummibärenbande, wenn wir da jetzt mal, ja, sind. Ist natürlich sowas die wie... Die sagen, keine macht den Drogen. Doch. Nee, ansonsten drehst du durch und hüpfst wie ein Flummi durch die Gegend. Ja, die nehmen ja Drogen, um halt den Flummi die Gegend hüpfen zu können. Ne? Und um Gutes zu tun. Ne? Ja, also man kann Drogen auch für positive Zwecke einsetzen. An der Stelle legalisiert doch mal Hanf und Marihuana. Was ist denn da los, Mann? Vielleicht wollte wirklich die Gummibärenbande uns diese Botschaft vermitteln. Ja. Unterschwellig, ne? Genauso wie Asterix und Obelix. Ja. Nur mit Drogen kannst du stark sein. Ja. Ja. Da ballerst du dir mal so ein paar Kräuter da rein aus dem Wald und, ja, dann geht die Post ab. Aber wichtig ist, wenn es für einen guten Zweck ist. Es geht natürlich, ja, nicht darum, weil das Spaß macht, sondern weil man halt Bösewichte besiegen muss. Weil man, ja, ja, ja. Also jeder muss sein Opfer bringen. Ja. Auch wenn es seine Nebenwirkungen hat. Aber dennoch ging es natürlich auch in unserer Kinderserie ganz viel zum Thema Freundschaft zum Beispiel, Loyalität, ja, das Solidarität. So, das gab es ja bei uns alles, ja, noch. Das, ja, gab es ja noch. Wir sind damals rausgegangen, Kinder. Wir sind rausgegangen, wir hatten unsere Freunde, da gab es noch beste Freunde. Außerhalb des Fernsehers auch? Ja, auch einige, ne? Ja, ja, so da hatte man bisschen welche. Ja, ja. Also ich bin ja in der Hood aufgewachsen, ja, voll auf the street und so. Straight. Ja, also so. Hast du auch immer so Tanzbattles machen müssen auf den Straßen? Ja, so? Ja, klar. Ja, okay. Nein, wir hatten früher Skateboards und Fußball. Ach so, okay. Also tanzen war damals nicht so... Ich dachte jetzt, wie Step Up to the Streets oder sowas. Halt, ne? Ja, das, aber die Kickers haben mich schon sehr motiviert, auch ein Fußballstar werden zu können. Ja, guck an. Ja. Jetzt bin ich fett und Mitte 20, jung und knackig. Ja, wir haben jetzt innerhalb von 2 Tagen 3 Tüten Bonbons weggehauen. Ne? Ja, wir sind voll, also boah. Naja, aber da gab es ja noch Werte. Ja, die meisten Werte über Freundschaft habe ich durch Pokémon kennengelernt. Ja. Aber da ist doch Konkurrenzkampf, das ist doch mehr so ein Kooperativ. Nein, aber eher ein Pikachu, Konkurrenz ist ja auch gut. Ich finde so diese ganze, es muss ja eine Ellenbogengesellschaft geben, in gewisser Weise. Muss es? Ja, dadurch, dass ich ja auf Lehramt studiere und nächstes Jahr höchstwahrscheinlich Lehrer bin oder Lehramtsanwärter im Vorbereitungsdienst. So viel zum Thema Anonymität, genau. Ja. Ich sag jetzt ja nicht, in welchem Bundesland. Nee, ist alles gut. Auf Mallorca. Also wir streuen halt immer, nein, so falsche Brotkrumen hier rein. Ja, aber jetzt hör mir zu. Das Ding ist so, eigentlich darf ich das ja nicht sagen, aber ich bin der Meinung, es muss in unserer Gesellschaft sowas wie Inklusion, das darf es ja nicht geben. Und diese Dinger, die haben doch früher Wettkampf vermittelt. So, da wolltest du in der Schule der Beste sein, weil Ash Ketchum der beste Poketrainer war. Da wolltest du auch eine 1 haben, weil er der geilste Pokémon-Trainer war. Ich finde das total schlüssig. Ich meine, wenn man überlegt... Wenn man alleine der Titelsong. Du willst der Allerbeste sein. Ja, dann wird das... Ist keiner vor dir war. Man braucht, so, da wollte man geil sein. Da wollte man alle wegballern. Man braucht gesunderes Konkurrenzverhalten. Weil, wenn man die Inklusion auf die Spitze treibt, dann hat man ja im Prinzip kein Feindbild mehr. Und wenn man kein Feindbild mehr hat, gegen wen kämpft man dann? Und wir wissen ja aus unserer menschlichen Geschichte, wir müssen gegen irgendwas kämpfen. Naja, und was dann passiert? Am Ende kämpft man gegen sich selbst und dann kommt man nicht mehr aus dem Bett und guckt den ganzen Tag. Und dann entsteht Terror und sowas halt, ne? So ja, hier, auch, ne? Ich glaube auch, die IS gibt es nur, weil die zu wenig Pokémon hatten. Oder Gummibärenbande zu wenig geguckt haben. Ja. Oder auch Lucky Luke. Oder Lucky Luke, der Beste, den gucke ich aktuell auf Amazon. Ja. Bin ich voll dabei. Darkwing Duck habe ich jetzt wieder angefangen, online zu gucken. Was ist die Catchphrase von Darkwing Duck? 2-1 Risiko. Ja, aber natürlich mit einer angemessenen Betonung. 2-1 Risiko. Das ist richtig, das ist richtig. Ah, Queen, Ja, und das sind halt so Sachen, die brennen sich einem auch ins Gedächtnis halt, ne? Auch weil sie didaktisch wertvoll sind halt, ne? Naja, weil er ist das Risiko eingegangen, um was Gutes zu tun, um was Gutes zu schaffen, damit wir halt alle geil drauf sind. Und man sieht es ja teilweise auch bei Batman oder so. Es reicht heutzutage wirklich ein kleines Stirnband mit Löchern, dass man sich um den Kopf wickelt. Ja. Und schon und ist man Robin. Ein Superheld, ne? Ja. Oder halt ein Sidekick vom Superman. Ja. Vom Superheld. Ne? Ja, ja, ja. Also finde ich auch, ja. Ja, damals war alles besser. Ich weiß nicht, einfach, hast du jetzt schon mal eine Kinderserie geguckt? Nein, das kann man sich glaube ich auch nicht mehr angucken. Also das, was so, was ich noch kenne, das Neueste und Aktuellste ist SpongeBob. Und, okay. Und noch sowas. Oh, wie hieß das denn? Irgendwas mit, das sind so zwei komische Viecher und die haben wie nennt man die? So ein Schnabeltier als Haustier. Ich glaube, Filien und Phibius oder so heißt das. Ach so, diese komischen mit diesen Augenrändern und so. Ja, ja, und ja, die haben als Haustier so ein Schnabeltier, was in Wirklichkeit so ein Agent ist und so ein Doppelleben führt. Und dann denke ich mir, was ist da denn pädagogisch wertvoll? Oder was wollt ihr da den Kindern mitgeben? Ja, aber auch bei... Das ist sinnlose Unterhaltung. Aber auch bei SpongeBob. Ich meine, wenn man überlegt, wenn man den Unterhaltung? Ja, wenn man den Kindern halt zwei Vorbilder gibt. Einmal so ein Schwammkopf, der halt offensichtlich ADHS oder sowas halt hat und als Vorbildfunktion... bin bereit. Und dann haben wir noch hier den blöden Stern, Seestern, der halt keine zwei Gedanken aneinander schnüren kann. Ja, wo sind denn da unsere Helden und Vorbilder? Frage ich dich. Ja. Wo sind sie? Ja, das sind nur noch, das gibt's gar nicht mehr. Ja. Helden und Vorbilder gibt's nur bei Snapchat und WhatsApp. Ja. An der Stelle, wir haben auch bald einen Snapchat-Account, Propheten. Ne? Bei Snapchat. Ja, ja, klar. Haben wir auch bald. So haben wir also den registriere ich heute Abend. Ja, aber das zählt nicht als Prophezeiung, bitte. Also, unter Snapchat, die Propheten, dann gibt's immer tolle Fotos von uns beim Mittagessen. Haben wir das schon getestet? Noch nicht. Wollen aber wir anonym bleiben? Schaffen wir. Hilft uns das bei der Anonymität? Definitiv. Warte mal, um jetzt so ein O-Tone von TV Total zu zitieren. Definitiv nein. Ja, also dann sind wir auf dem richtigen Weg, ne? Ja. Wie das bei der Heldenreise auch so sein soll, um halt wieder so den Schlenker Richtung Topic zu machen. Topic ist übrigens. Also ich glaube, was war denn der Schatten dieser Heldenreise? Des Erwachsenswerden als Kind der späten 80er, Anfang 90er. Ja, ich glaube, das Erwachsenwerden an sich, ne? Also wie wir ja wissen, wir würden ja eigentlich ganz gerne halt versuchen, in unserer heilen Welt der Kindheit mit unserer Kinderserien bleiben zu können. Ja, ne? Ja, ja. Also es ist sehr verlockend und verführerisch. Aber, ja, es geht natürlich nicht. Ach, ich bin immer noch ein Kind. Als vor 2-3 Jahren noch Dragon Ball jeden Sonntag lief, ne? Also es war, glaube ich, Anfang 2012, Mitte 2012 wurde das ja abgesetzt. Und ich glaube, ich habe jeden Samstag, wenn ich feiern war, trotzdem habe ich dann durchgemacht, wenn ich um 5 nach Hause kam oder um 6, da habe ich durchgemacht oder 1-2 Stunden geschlafen und mir einen Wecker gestellt und habe mir dann eine Schüssel Kellogg's geholt. Ich wohne ja alleine für die Leute, also bald nicht mehr, aber ich wohne ja alleine. Und dann habe ich mir immer schön Kellogg's geholt und dann bin ich da so morgens um 8 im Bett gesessen mit einer Schüssel Kellogg's, schön voll mit schön kalter Milch. Voll im doppelten Sinne, ne? Und ja, ich war auch voll, die Schüssel auch. Dann habe ich mir dann meistens, ich habe das immer so gemocht, ich habe mir als Kind immer ein bisschen Kakaopulver in die Milch gemacht. Alter, und das war voll schön. Na ja, und dann auf jeden Fall, dann saß ich da und habe Dragon Ball geguckt, weil auch Dragon Ball hat mich geprägt. Ja. Auch da geht es natürlich um Konkurrenzdenken, der Stärkste sein zu wollen. Ne? Ja, nicht bei Dragon Ball Z, sondern bei Dragon Ball. Da waren noch richtig geile Motherfucker so. Ja, aber bei Dragon Ball Z doch genauso. Piep, piep. Ja, ja, das dürfen wir nicht sagen. Ne? Ja. Das darf man nicht sagen. Ja. Nein, das waren noch richtig coole Player, die wollten kämpfen, die wollten die Stärksten sein. Die haben so einen scheiß Drachen gerufen, die haben Bälle gesucht. Also damals war es im Prinzip auch noch korrekt und erlaubt zu gewinnen, ist das richtig? Ja, und heute bist du scheiße, wenn du gewinnst. Ja. Wenn du heute gewinnen willst, ne? Dann heißt es Putin oder ISIS. Aber sonst bist du ein Arsch. Oder ein Klugscheißer, ne? Ja. Ja, das bin ich ja sowieso. Nein, ich dachte, ich wäre der Klugscheißer. Wir sind wir beide. Ja, okay, wir sind Klugscheißer. Ne? Deswegen können aber wir auch nein, so aber gewinnen ist ja gar nicht mehr, das darfst du ja gar nicht mehr, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Ja, ist so, ne? Es gibt ja mehr schlechte Gewinner als gute Verlierer. Ja. Ne? Ein Vorteil ist, man verliert natürlich dann dementsprechend auch umso besser, ne? Weil wenn man gerne gewinnt, dann freut man sich auch auf die Niederlage halt, ne? Weil das Gewinnen umso schöner wieder wird halt, ne? Das stimmt allerdings. Und das sind natürlich auch so Werte, die halt uns mit Kinderserien und so weiter vermittelt wurden. Ja, ja. Nein, aber ich finde Gewinn tendenziell gut, weil das gibt dir ein gutes Gefühl, das zeigt, dass du eine Sache richtig gemacht hast. So, man will doch was gewinnen. Und nicht irgendwie, und das finde ich das Schöne an Kinderserien. Aber irgendwie finde ich, jetzt driften wir mit dem Thema ab. So, wir wollten ja eigentlich Heldenreise und Kinder der 90er, aber jetzt machen wir wieder hochphilosophische Sachen hier. Ne? Sie wischen wieder hochphilosophisch? Ich glaube, das liegt uns in unserem Naturell als Prophet. Ja, wir sind ja auch einfach mal... ist man halt hochphilosophisch, automatisch. Und da gewinnt man. Wir gewinnen immer. Alles, ja, aber warum können wir das nur sein? Warum können wir heutzutage hochphilosophisch sein? Weil wir Kinderserien geguckt haben, die sich mit solchen wichtigen Themen beschäftigt haben. Das ist es halt, aber... Darkwing Duck hat sich damit beschäftigt, ob er ein lila Cape oder ein anderes Cape hat. Wobei, ja, ich glaube, aber die haben das ist das Geniale an diesen Kinderserien. Sie haben das implizit gemacht. Sie haben uns halt Werte vermittelt, die nichts mit Hochphilosophie direkt zu tun hat. Aber sie haben die Wurzeln gelegt, dass wir das jetzt heutzutage können. Oder Dagobert Duck zum Beispiel. Ja. So, wir Kinder der 90er, die Dagobert Duck geguckt haben, die finden Kapitalismus toll, weil man auch als Kapitalist ein guter Mensch sein kann. So, und manchmal, weil, ja. Weil diese ganzen Kinder, die Anfang 2000 geboren sind oder Ende der 90er, die kennen das gar nicht mehr und das sind jetzt alles so komische Linke, so oh, das ist so politisch. Aber das sind alles so Alternative, so, oh, Geld ist doof und bla, Mann, dann wohnt doch auf der Straße. Aber ne? Geld ist doch auch doof. Ne? Nein, Geld ist toll. Dagobert Duck ist ein geiler Typ und Geld ist auch toll. Ja, Dagobert Duck hat uns halt beigebracht, wie man Geld spart, ne? Ich meine, der ist ja überall halt sein Sparen reich geworden. Ja. Ne? Ja. So sind wir wieder beim Thema Werte und dass die halt wichtig sind. Ne? Und das ist natürlich auch für jeden, der ein Held sein möchte oder sein wird, immens wichtig. Ne? Mega wichtig. Ja. Ne? Also, und auch damals. Ne? So, wenn du da, also das fand ich immer so geil, zum Beispiel hier Rocco bei Pokémon oder Darkwing Duck oder sei es He-Man, Michel Vaillant, das waren alles Player. So, heute die Leute, die haben Schiss, irgendjemanden anzusprechen, weil die keine Kinderserien geguckt haben. Die trauen sich dann nicht mal in der Disco irgend so eine Schnitte anzumachen. Nee, die gehen dann hier online, spottet irgendwas, spottet hier. Ja, hey, spottet, also nochmal für die Leute, die das nicht kennen, das ist so eine Seite, da kann man hinschreiben auf Facebook und dann posten die quasi anonym das, was du als Gesuch gepostet hast. So von wegen, ja hier, ich suche die, die so nett in der Disco getanzt hat, mir die Haare massiert hat oder was weiß ich nicht was. So, ja, wie kann man denn so, nur? Ich habe mich nicht getraut, dich anzusprechen. Ja, wenn du mich auch toll findest, dann like diesen Kommentar. Ganz schlimm. Sondern liken 20.000 Leute diesen Kommentar und haben damit gar nichts zu tun. Ja, also das ist wirklich ganz schlimm. Voll an der Realität vorbei. Aber weil die diese Kinderserien nicht hatten, haben die auch keine Eier, da mal hinzugehen und zu sagen, ey Mensch, du bist dufte. Ja, das Problem ist, sie haben halt andere Werte oder gar keine Werte. Sie haben halt den Vorbild SpongeBob und den komischen Stern, der bei ihm rumläuft. Und, halt, ne? Ich kenne noch Kikas. Was ist denn Gregor da? Von den Kikas. Ja, Mario. Mario. Tsubasa. Ja, sind geile Typen. Captain Baloo, wen hatten wir es noch? Captain Baloo, da hatte ich immer so das Gefühl, dass Rebecca Cunningham hieß die, ne? Cunningham. Ich glaube, ja. Und da hatte ich immer das Gefühl, dass da so eine leicht erotische Spannung in der Luft herrschte. Das ja, aber das war, glaube ich, gewollt, ne? Das war gewollt. Für die älteren Kinder. Ja, ne? Weiß es nicht, ne? So manch ein Kind beschäftigt sich ja auch mit seiner ersten kleinen, großen Liebe, ne? Ja, aber ich fand die ja nicht so. Obwohl, zu dem stimmt, ja. Im Kindergarten, da war auch immer so ein Mädchen, die fand ich ja auch immer ganz süß, ne? Ja, und mit solchen Sachen konnte man das ja verarbeiten. Richtig, ne? Also man lernt so Sachen ja auch schon kennen, halt dann irgendwo, selbst wenn man noch ein kleiner Dütz ist, ne? Das ist so, ne? Ja, und dann war das halt so, da musstest du dich damit halt im Kindergarten auch schon mal auseinandersetzen, wie ist das denn, wenn deine Freundin, mit der du gerade Buntstifte teilst, irgendwie ein Kind mit in die Beziehung bringst? Ja, ne? Ganz wenn du das selber ein Kind bist, wie gehst du damit um? Ja, ist schwierig, ja, ne? Und im Kindergarten kann dich das schon treffen. Also ich weiß nicht, ob heutzutage SpongeBob so eine Frage beantworten kann, halt, ne? Nee. Ganz ehrlich, das ist also, schwierig. Ja, das Einzige, was SpongeBob erzieht, ist ja, wie brate ich Burger? Also das soll das Ziel des Lebens sein? Da werden noch alle Leute bei McDonald's oder Burger King arbeiten, nur weil die SpongeBob gucken. Ja, wobei McDonald's und Burger King ja generell halt auch da können Fast die gerne Food, arbeiten. Wir sind mit Fast Food aufgewachsen. Einer muss, ist das geschadet? Nee, aber ich finde, es muss ja auch Leute geben, die da arbeiten, weil einer muss mir den Fraß ja bringen, wenn ich den bestelle. Ja, und das klingt auch wieder herrlich arrogant. Halt, ne? Also nein, das ist doch nicht arrogant gemeint. Das meine ich ernst. Ja. Ja, es ist nicht arrogant gemeint, es ist einfach arrogant. Aber welchen Wert hat denn diese Kinderserie? Ich finde, jeder darf jetzt mal so ein einminütiges Abschlussplädoyer bringen über Kinderserien. Was hat es dir persönlich gebracht? Finde ich gut. Dann sagen wir Ladies First. Weil jetzt haben wir 25 Minuten auf der Uhr. Ja, und danach könnten wir ja zur Abschlussprophezeiung kommen. Zur Wette kommen, ja. Genau. Sehr gut. Und dann Ladies First. Ich würde sagen, was hat dich geprägt? Warum hast du Kinderserien geguckt? Was hat das so diesen Reiz gehabt? Nee, ich bitte darum. Ja, aber ich bin nicht die Lady hier. Ja, ich auch nicht. Machen wir Schnickschnack-Schnuck. Ja, okay, dann machen wir Schnickschnack-Schnuck. Also aber nur einmal. Wer gewinnt, der andere hat verloren und okay. Der muss dann anfangen. Okay, also das ist die Lady. Schere, Stein, Papier. Ja, ist Exes Bock? Nein. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Nein, ich hab verloren. Lady G-Bro. Starten Sie bitte. G-Sis. G-Sis. Bro, das bleibt. Gewonnen. Ist gewonnen. Okay, also, was haben Kinderserien für mich ausgemacht? Also, ich fand es besonders schön, mich jeden Samstagvormittag, morgens um 6, mich mit meiner Schwester um die Fernbedienung zu prügeln und dieses kollektive, wir glotzen mal einfach auf den Fernseher, einfach mal zu genießen. Und ich fand die ganzen Serien, die haben was vermittelt. Ich konnte mich damit identifizieren, dass die Leute Fußball gespielt haben, die Besten sein wollten, dass sie die Weltherrschaft an sich reißen wollten, Pinky und der Brain zum Beispiel. So, da hatte man noch das Gefühl, dass das Unmögliche möglich wird, dass man nach den Sternen greifen kann, dass man das, was man erreichen will, auch schaffen kann. Man wird der stärkste Pokémon-Trainer. Man schafft 3 Tage wach zu bleiben, um die goldene Edition durchzuspielen. Das waren noch Sachen. Nein, aber ich glaube, das, was es ausgemacht hat, war, diese Serien hatten nicht nur einen ökonomischen Wert, also dass man gesagt hat, ja, die kommen jetzt raus, damit die Industrie voll fett ballert, sondern die haben sich auch was dabei gedacht. Die wollten uns zu guten Menschen machen. Und ich glaube, wir sind sowieso gut. Wir sind ja auch, Propheten werden ja berufen von Gott, von ganz oben. Und jetzt bin ich schon drüber. Nee, ich mache jetzt noch einen letzten Satz. Also ich glaube, diese Serien geben einem viel mehr. Die haben einen davon abgelenkt, dass eigentlich so vieles unmöglich sind. Und man denkt nicht so sehr in Grenzen. Man denkt viel mehr in der Gemeinschaft, aber auch darum, alleine voranzukommen. Und das finde ich schön. Also Gemeinschaft ist gut, gemeinschaftliches Denken wurde uns ja auch vermittelt. Aber trotzdem ging es auch darum, auch innerhalb dieser Gemeinschaft sich abzuheben. Und das finde ich gut. Jeder soll irgendwie die Möglichkeit haben, sich in gewisser Art und Weise abzuheben, in dem, was er gut kann. Und das finde ich schön. Warum soll man denn alles so machen mit, ja, wir sind alle gleich, in dem, dass wir nicht gleich sind? Ne, dann bin ich lieber geil, weil ich anders bin. Und das haben die Serien. Und das finde ich schön. Ja. G-Bro hat jetzt, G-Sis hat jetzt gerade mal seine Minute verdreifacht halt, ne? Aber das ist gar kein Problem. Vierfach. ich sagte auch nochmal ein kurzes Wort zur Kinderserien, was ich da hast. Aber dann ist auch Schluss mit Kinderserien, ne? Dann ist aber Schluss. Dann ist Schluss. Ein Karton. Karton. Also für mich waren damals Kinderserien eigentlich so toll, weil es gab die Botschaft irgendwo implizit drinne. Träume sind halt irgendwo real. Ne? Es gibt, wie du auch schon sagtest, Möglichkeiten, das Böse zu bekämpfen, auch irgendwo, also generell so Möglichkeiten, sich zu verwirklichen, auch gegen aussichtslose Kämpfe zu machen, mit besonderen Fähigkeiten, wie das ja fast alle hatten, ne? Ob es nun die Gummibären waren oder die Power Rangers. Irgendwas hatten alle, was sie einsetzen konnten, was sie eingesetzt haben. Es wurden Werte vermittelt von Loyalität, Gemeinschaft, Freundschaft und so weiter, was du uns auch schon gesagt hast. Aber der wichtigste Punkt ist eigentlich so, dass man noch so eine gewisse wohlige Wärme gespürt hat, dass wirklich alles, was man vorhat, alles, was man sich denkt, irgendwo möglich ist, wenn man das gerne möchte und sich engagiert. Und diese Botschaft, dass man halt auch die Welt ein Stückchen, jetzt nur ein kleines Stückchen, es verändern kann, das, finde ich, haben uns Kinderserien teilweise eben auch gut vermitteln können. Ja, ja, das finde ich auch. Ein sehr wichtiger Punkt. Und da decken sich ja unsere Meinungen. Genau, dazu. Und das ist dann teilweise vielleicht auch, was heutzutage so ein bisschen fehlt. Wenn es heute, sage ein bisschen mehr, wie du das schon angesprochen hast, in Richtung Kommerz geht halt. Ne? Ja, Serien werden produziert, damit sie verkauft werden und nicht, um vielleicht noch eine Botschaft zu geben. Ja, zum Beispiel Pokémon. Damals war es so, um nochmal ganz kurz das aufzugreifen, Pokémon 150 Stück, da war die Welt noch geil. Ja. Da ging es um Kämpfe, da ging es darum, was zu schaffen, das Böse zu besiegen. So und später kamen 2000 neue Pokémon, weil die 150 zu langweilig wurden. Ja. Es gab keine Grenzen mehr, ne? Ja, und dann kommt so, ja, wir brauchen jetzt 250 davon oder 1000, damit das wieder geil ist, ne? So, das war einfach nur eine Vermarktungsstrategie, aber vorher war das noch, da gab es Konsistenz in der Geschichte, in der Idee dahinter und jetzt nicht mehr. Ja, das ist doch ein herrliches Schlusswort zum Thema Kinderserien. Da haben wir noch einen abschließenden Punkt auf unserer Agenda. Die Wette, ne? Genau. Das ist unsere Prophezeiung. Also, heute ist ja Fußball, aber heute ist Donnerstag. Ja. Ne? Oder? Heute ist der 26. Heute spielt ja zum Beispiel Dortmund. Ne? Dortmund. Wollen wir das trotzdem tippen und dann kennen die Leute schon unser Ergebnis? Ja, ich weiß nicht. Nee, dann machen wir was vom Spieltag, oder? Also, ich hätte zum Beispiel eine Fußballwette vorzuschlagen. Ich weiß nicht, ob die für dich attraktiv ist. Ja, du kannst sie einfach aussuchen. Ich bin ja, wie viele. Ach, Stuttgart gegen Dortmund. Stuttgart-Dortmund. Ich würde zum Beispiel sagen, Stuttgart wird mehr mindestens 5 Gegentore kassieren. Lass doch gerade ungerade machen wieder. Können wir auch, aber das ist natürlich dann halt ein bisschen. Also, es wäre ein ausgefallener Wette. Also, ich glaube auch, dass sie mehr als 5 Tore kassieren. Nee, ich glaube, die kassieren weniger. Ja, könnte man zum Beispiel sagen. Also, ich tippe mal auf einem. Irgendwas so maximal machen die nur 4, 5 Tore, aber nicht mehr. Also sagen wir, du sagst, die machen mindestens 4 Tore. Nein, nicht mindestens. Ich habe gesagt maximal. Maximal 4, das ist natürlich eine relativ. Obwohl, nee, dann könnte ich ja. Ja, okay, ich sage 5 oder mehr. Ne? Ja, das kann ja. Da hast du ja viel mehr. Ja, das ist ein Fußballspiel, da geht nicht 12-0 aus in der Regel. Das ist schon ja ungewöhnlicher. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Also ich sage maximal 4, du gewinnst ab 5. Ja, Gegentor für meinen VfB. Nee, du gewinnst ab 6 und ich ab 5. Willst du auch nochmal sicher gehen? Ja. Ist das so realistisch? Nicht schlecht. Ich würde mich ja freuen, wenn es nicht so ausgehen würde. Aber. Ja, was sagst du denn? Also komm, ich sage maximal... Ab 5 traust du dich schon nicht? Nee, ab 5 ist mir zu... Okay, komm, ab 5, Mann. Ja, machen wir. Ich glaube, die gehen mit einem... Keine Ahnung was, 3-0 nach Hause oder 4-0 oder so. Traust du dich die 5? Nee, die kriegen 5 rein. Traust du dich die 5? Nee. Ja, komm, egal, geht nur um eine Tüte Bonbons. Hier, wir klopfen mal ab. Klopferchen. Deal? Ja, ja. Ich die 5? Ich sag maximal 4, okay. Du sagst mindestens 5. Damit ist dann halt die Prophezeiung geschlossen. Besiegelt. Ja. Sehr das gut. Wird ja eine Wette am Wochenende. Da bin ich mal gespannt, wer diesmal gewinnen kann. Tüte halt, ne? Bonbons, ne? Ja, Tüte Bonbons. Ganz wichtig. Ja. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Eine sehr teure Tüte Bonbons. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr wieder dabei seid. Und ich gehe jetzt zu meinem Kurs. Deswegen sage ich jetzt... Kurs? Was für ein Kurs? Polnisch-Sprachkurs im Fachsprachzentrum. Polnisch? Was für ein Polnisch? In welchem Fachsprachzentrum? Wo sind wir hier eigentlich? Dzień dobry. Ja? Nein, Spaß. Ja, Dziękuję bardzo, dass ihr eingeschaltet habt. Hey, ne? Auf Finnisch, ne? Dobrze. Hey, ciao. Hachi, Gesundheit. Dobrze. Dobrze. Ja, dobrze. Herzlichen Dank fürs Zuhören der Zuhörenden. Ne? Tschüssikowski. Ciao. Ciao, ciao. Du sagst immer ciao, ciao. Sehr gut. Okay, tschüss. Ciao. Ciao.